1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Dienstagnacht, 1:30 Uhr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Unsere zweite Sendung nach der Sommerpause, wieder offen für alle eure Themen. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 5050, die kostenfreie Nummer, oder mailt uns domian@wdr.de. Ich freue mich sehr auf meine erste Anruferin heute Nacht, die heißt Aische. Und Aische ist 18 Jahre alt. Hallo Aische. Hallo. Hallo Aische. Um was geht's? Weswegen hast du mich angerufen? Ja, so soll ich jetzt anfangen. Also ich bin Türkin erstmal. Ja. Bist du hier geboren oder in der Türkei geboren? Nee, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Also meine Mutter ist auch mit 3-4 Jahren hingekommen. Ach so, deine Mutter ist mit, als sie 3-4 Jahre alt war, schon hier hingekommen? Ja, weiß ich schon. Ja. Also wir müssen eigentlich schon ein bisschen von den Traditionen weg sein. Aber sind sie leider nicht. Ja. Weil, also ich habe mit 15 meinen ersten Freund kennengelernt. Ja. Und der ist Deutscher. Und also ich bin jetzt 18 und ja, und jetzt bin ich halt schwanger von dem. Oh. Das heißt, du bist mit dem, mit ihm jetzt 3 Jahre zusammen? Ja. Wie alt ist er? Er wird 24. Bitte? 24? Mhm. Mhm. Wissen denn deine Eltern überhaupt von der Freundschaft, von der Verbindung? Nein, gar nichts. Gar nicht. Das heißt, das ist die letzten 3 Jahre komplett geheim gelaufen. Also kann sein, dass meine Mutter, die hat halt in den letzten 5-6 Monaten halt gemerkt, dass da irgendwas ist. Hm. Aber die hat jetzt nicht, also die rechnet damit, dass es halt ein Türke ist, ne? Hm. Was wäre gewesen, wenn du deinen Eltern gesagt hättest, ich habe einen Freund und der ist Deutscher? Ja, also so eine Situation gab es bei uns in der Familie noch nicht, ne? Mhm. Deswegen kann, also ich schätze es so ein, dass es echt schlimm werden kann, ne? Das kann jetzt, also ich rechne damit, dass es wirklich bis dahin geht, dass ich vielleicht, dass sie mich umbringen sind oder sowas, keine Ahnung. Du sagst, so eine Situation gab es noch nie bei euch in der Familie. Bist du sicher dann, dass es so heftig dann ausfällt, dass die Eltern? Ja, also ich sag mal so, ich wollte eigentlich Abitur machen, ne? Jetzt mein Beispiel. Mhm. Und als ich halt gehört habe, dass ich schwanger bin, ich weiß es noch nicht mehr so lange, ne? Und ich habe halt die Schule abgebrochen. Ich habe Abitur abgebrochen und bin jetzt seit ein paar Wochen halt auf der Suche nach Arbeit, ja, nach einem Ausbildungsplatz. Mhm. Weil ich werde auf jeden Fall weggehen. Die werden mich nicht zu Hause lassen, ich bin mir ganz sicher. Und ich muss irgendwas bieten können, ja, mein Baby, oder nicht? Mhm. In wie vielen Monat bist du denn? Also ich bin jetzt Anfang 4. Monat. Anfang 4. Monat? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Du hast, deswegen habe ich auch voll die Schläge gekriegt schon. Warum hast du Abitur abgebrochen? Achso, das verstehen sie natürlich nicht, dass du einfach die Schule schmeißt. Mhm. Die wollten, dass ich studiere und sowas, ne? Mhm. Aber auch von mir aus die Frage, wieso hast du die Schule abgebrochen? Das hättest du doch noch weiter durchziehen können. Ja, hätte ich können, aber ich habe halt diese Angst in mir gehabt, dass ich auf der Straße lande, dann habe ich kein Geld, gar nichts, und dann stehe ich da mit dem Baby, kann mein Freund ist noch da und ja, die Familie und so, die will mich, aber alleine, also er hat zwar einen Vollzeitjob, aber er hat halt keine Ausbildung, der hat 2-mal Ausbildung abgebrochen, kein Geld, nichts. Ist er denn, freut er sich, dass du schwanger bist? Ja, er ist voll glücklich, das ist voll komisch, ich will auch glücklich sein, ich kann nicht. Ja. Ich gehe mir davon aus, dass ihr das nicht gezielt darauf angelegt habt, dass du schwanger bist. Das ist dann wie ja, so oft irgendwie passiert, weil ihr nicht vorsichtig genug wart. Hm. Du kennst seine Familie, kennst du? Ja. Und das sind nette Leute? Ja, das sind nette Leute, aber wer weiß, wie die werden. Ich meine, das Leben ist halt, manche Menschen sehen so aus, aber sind halt nie so. Das habe ich nie verstanden. Also kann sein, jetzt sind sie nett, ne? Aber kann sein, dass sie irgendwann in der Zukunft sagen, so Mädchen. Ja. Hm. Ne? Was sagt denn dein Freund oder was hat dein Freund denn so in den letzten Jahren dazu gesagt, dass du das zu Hause nicht erzählt hast, dass er dein Freund ist, dass ein Deutscher also dein Freund ist? Also das ist jetzt so, also ich muss dazu sagen, er ist ziemlich so, wirklich so ein bisschen so von seinem Verhalten her sehr, sehr, also gar nicht deutsch. Also er ist auch vor 8, 9 Jahren oder so mal konvertiert, also zum Islam und so, aber... Ach, das ist er. Ja, ist er. Also das hat zwar nichts mit mir zu tun, aber er ist es halt wegen seinen Freunden und so, ich weiß auch nicht. Okay. Und was sagt er dazu, dass du nichts gesagt hast zu Hause? Ja, er meint halt, mach es, sag es, aber ich habe ihm gesagt, das kann echt schlimme Folgen haben, das kann bis dahin gehen und so, dann sagt er, ich beschütze dich und so, er nimmt das gar nicht ernst eigentlich, also er glaubt nicht daran, dass meine Eltern sowas machen würden. Aber er scheint ja auch Freunde zu haben, wo es vielleicht ähnlich läuft, oder? Ja, schon, aber also... Ja. Also er sagt einfach, sag ihm was und dann geh raus, geh weg aus dem Haus. Verstehe. Also ich meine, man sieht das ja jetzt langsam auch schon. Ja. Also ja. Deine Mutter ist noch nicht auf die Idee gekommen, dass du eventuell schwanger sein könntest? Also ich versuche ein bisschen breitere Sachen und so anzuziehen, klar, aber ich wohne halt hier, weil man sieht das ja irgendwie. Und dann hat sie auch gesagt, du hast ein bisschen zugenommen und so. Und wir sind ja gerade im Fastenmonat, weißt du, Ramadan. Ja, ja. Ich habe gesagt, ja, das ist, weil wir so spät essen und so. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Also meiner Mutter. Aber ich habe noch Halbgeschwister. So. Und die leben auch bei euch? Das ist mein Vater. Und die leben bei euch in der Familie? Ja, also seit ich klein bin schon. Sind das Jungs oder Mädels? Also das sind zwei Jungs, der eine ist älter, der eine ist jünger und ein Mädchen. Ja. Und wie alt ist das Mädchen? Das Mädchen ist 14. Die ist 14. Und das heißt dann, du lebst dann mit dem Stiefvater quasi zusammen? Genau. Jetzt frage ich nochmal, wenn du jetzt die Wahrheit sagst, und wahrscheinlich bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, als die Wahrheit zu sagen, du glaubst, dass deine Eltern völlig ausrasten und du Angst um Leib und Leben hast? Ja, weißt du, was das Problem ist? Ich habe voll die Albträume. Ich sehe manchmal so voll komische Sachen, so kennst du Tagträume, so. So sind voll die Albträume. Ich weiß nicht, ich sehe halt, wie die meinen Bauch aufschneiden und sowas. Ich weiß nicht, ich habe voll Angst. Ich habe mehr Angst um mein Baby als um mich selbst. Für dich ist ganz klar und von Anfang an ganz klar gewesen, dass du das Kind haben möchtest. Ja. Ja? Also ich hatte die Idee, ich habe gesagt zu meinem Freund auch, ich will abtreiben und sowas, aber danach, so ich weiß nicht, danach wollte ich doch nicht mehr, weil ich dann gesagt habe zu mir, nein, mach das nicht. Ich weiß nicht, für mich ist jetzt im Moment, als ob das mein Baby so das Einzige ist, das mich noch versteht auf dieser Welt. So. Ja. Ich meine, das kann ja nichts dafür. Aber dein Verhältnis zu deinem Freund ist nach wie vor gut. Das ist gut. Sogar noch besser geworden. Was sind denn jetzt so deine, du musst ja jetzt schon Überlegungen gemacht haben und Pläne für die nächsten Monate. Was sind denn deine Pläne und Überlegungen? Also ich weiß nicht, ich will denen das nicht sagen, ganz ehrlich. Also ich habe mir gedacht, vielleicht, ich warte noch ein bisschen und mal gucken, so, ich weiß es nicht, ich weiß es selber nicht, ich will denen das nicht sagen. Sie werden es doch sehen, dann, ich meine, du bist jetzt im vierten, lange kannst du also es nicht mehr. Also mein Freund ist auf die Idee gekommen, irgendwie, dass wir von hier wegziehen. Er hat halt gesagt, wir gehen zum Amt und so und wir sagen, wir sollen nicht sagen, wo du wohnst und sowas. Achso, du willst einfach abhauen? Genau, aber... Ohne dass du den Eltern sagst, warum, was los ist. Ja, genau, und dann sage ich mir selber, weil meine Eltern haben mich immer gut behandelt, so, ne? Und dann sage ich mir selber, das ist unfair eigentlich auch denen gegenüber, weil die ja nicht wissen, was los ist. Im Prinzip sehe ich das auch so. Und ich habe immer noch die Hoffnung, auf die Liebe deiner Eltern, dass deine Eltern... Ja, das kannst du vergessen. Ja, das kann ich vergessen. Ja. Zu wem von den beiden hast du, also natürlich zur Mutter hast du dann den näheren Draht, vermute ich mal. Ehrlich gesagt, mehr zum Vater. Zu dem Stiefvater? Ja. Ja? Ja, weil meine Mutter ist ein bisschen so hängen geblieben an den Traditionen noch. Ach so, aber der ist ein bisschen moderner. Ach so. Und wenn du mit ihm zuerst sprechen würdest, was wäre dann? Also guck mal, soll ich dir was sagen? Ganz ehrlich, ja, zwischen uns jetzt und zwischen den anderen in Deutschland. Ich sag dir eins, egal wie sehr... Ein türkischer, ich sag nur Türke jetzt, ja, weil ich mich auskenne. Egal wie sehr der mich liebt, egal wie sehr, wenn es nur um dieses Sex vor der Ehe, jetzt gar nicht um Schwangerschaft und Deutsche, nur um dieses Sex vor Ehe geht, da rasten die schon aus. Egal, bei aller Liebe, die machen das einfach. Okay, so, dann muss ich das so ernst nehmen, du sagst, die rasten aus. Ich muss das so ernst nehmen, dass du wirklich Angst hast, dass man dich schlägt oder dass man dich sogar... Ja, also ich denke jetzt nicht, dass sie mich jetzt irgendwie mit einem Messer oder sowas, aber ich habe Angst, dass sie dann so aus Wut so sehr zuschlagen, dass ich dann irgendwann nicht mehr kann, weißt du, dass sie mich totschlagen sozusagen. Ja. Ja, und dann ist mein Baby weg. Und ich denke immer nur daran. Ja, ja. Pass auf, Aisha. In diesem Fall halte ich das auch nicht dann für ratsam, dass du das direkte Gespräch suchst. Sondern ich halte es für ratsam, und da werden wir dich jetzt im Hintergrund beraten, dass du mit jemandem sprichst aus deinem, aus dem Kulturkreis deiner Familie. Da gibt es mittlerweile sehr gute Frauenberatungsstellen, die dir einen Weg aufzeigen, wie du das am besten und für dich auch am sichersten machst. Du musst nur sehr bald dann auch handeln und dich dann auch so bald wie möglich der Familie entziehen, um dich zu schützen und um dein Kind zu schützen. Wie du das genau machst, das würden wir dir gerne im Hintergrund sagen und nicht hier in aller Öffentlichkeit. Ja. Es tut mir sehr leid, deine Situation tut mir wirklich sehr leid. Ja. Und ich muss immer wieder sagen, ich bin darüber so schockiert, dass Menschen so reagieren. Denn eigentlich sollte deinen Eltern, deiner Mutter und auch deinem Stiefvater nur eines am Herzen liegen, nämlich dein Glück. Und dein Glück ist, wenn du glücklich jetzt Mutter wirst. Ja, das ist eigentlich, guck mal, das ist voll, darf ich noch kurz was sagen? Ja, natürlich, ja. Guck, das ist so, der hat, mein Freund, ne, hat mich nie dazu gezwungen. Der hat immer gesagt, Schatz, wenn du bereit bist. Ich habe erst noch andere, also ich war damals halt jung, ich hatte mit 15 kennengelernt, der war älter als ich. Aber der ist halt nicht so reif für sein Alter, weißt du? Und mit 17 habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich bereit. 2 Jahre, kannst du dir das vorstellen, der hat auf mich gewartet. Ein toller Liebesbeweis. Ja, und danach, noch mit 17, hat er noch zu mir gesagt, so, wenn du das nicht möchtest, dann mach das nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe es trotzdem gemacht, ich weiß nicht. Vielleicht war es ein Fehler, aber ich liebe ihn ja halt, weiß ich. Ich finde nicht, dass das ein Fehler ist. Ich finde, dass ein jeder junge Mensch da zu Recht hat, auch Sexualität zu erleben, wenn er das möchte. Und ich finde, dass man als Eltern liebevoll und tolerant den Kindern zur Seite stehen sollte. Mhm. So, aber das ist in dem Fall jetzt nicht, leider nicht so. Und da bekommst du jetzt von uns im Hintergrund eine Beratung, wie du das am besten und für dich am sichersten auch machen kannst, okay? Okay. Liebe Aisha, du legst bitte auf und wirst von meiner Mitarbeiterin, der Sabine, zurückgerufen. Okay. Von Herzen alles Gute dir, deinem Kind und deinem Freund. Ja, danke. Und bleib so, wie du bist. Du bist voll cool. Dankeschön. Okay. Vielen Dank, Aisha. Tschüss. Ja, ciao. 0800 220 50 50, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr. Die Freitemennacht, falls ihr gerade reingeschaltet haben solltet. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Robert ist hier und Robert ist 35. Hallo Robert. Ja, hallo Domian. Hallo Robert, und was geht's bei dir? Ja, mein Thema. Also, du wirst überrascht sein. Was ist eine Türschließmorphe? Was ist eine Türschließmorphe? Mörse? Morphe. Morse? Ja. Morse? Ja. Nicht zu verwechseln mit dem anderen Wort. Nein. Nein. Ja, ich sehe jetzt lauter Fragezeichen in deinem Ja, Moment. Ich weiß es nicht, ja, was es also, ist. Also, folgendes. Mein Thema gehört, man sagt dem Stamm nach zu den Arthropoda. Hä? Was reden wir hier? Moment, langsam. Du ja. wirst das alles verstehen. Ja. Sekunde. Der Ordnung nach zu den Hymenoptera, zu den Hautflüglern. Natürlich, ja. Der die haben wir noch nicht Ordnung zu den Apocryta und der Familie nach zu den Formicidae, den Ameisen. Also mein Thema, Ameisenhaltung und Pflege von Ameisen. Ach guck, also wir unterhalten uns über Ameisen. Ja. Und dieses, was war es gerade, Türsteher? Türschließmorphe, das weißt du, am Ende unseres Gesprächs wirst du das alles verstehen. Ach, das ist mir viel zu lang. Ist das eine Ameisenart oder was? Ja, jein, nicht ganz. Also wir unterhalten uns über Ameisen. Ja, ein ungewöhnliches Hobby. Ja, genau, weil du gerne Ameisen magst. Ja. Kann man Ameisen züchten? Nee, kann man nicht. Nein, züchten nicht, aber zumindest als Haustiere halten, Haltung und Pflege. Das wollte ich gerade fragen. Kann man Ameisen als Haustiere halten? Ja, das geht. Du hast zu Hause in deiner Wohnung Ameisen? Ja, natürlich nicht frei. Also du weißt, dass Terrarien, Aquarien gängig sind und vielfach. Ja, ja. Und also, ein sehr, sehr dichtes Terrarium nennt man Formicarium. Das ist für Ameisen. Das heißt, in dem Terrarium ist ein Ameisenhaufen? Ja, also ich habe ja nur eine relativ kleine Kolonie. Wie groß ist denn das Terrarium? Der hat so 60 auf 30. Achso, ja, das ist nicht so ganz groß, was man braucht. Und da wohnen ganz viele tausend kleine Ameisen drin? Nein, ich habe bisher so sieben Stück circa. Ach, sieben Stück? Ach so, dann sind das Riesenameisen. Nein, so groß sind die nicht. Wie groß sind die? Klein an, natürlich. Wie groß? Ein Zentimeter, zwei Zentimeter? Ja, so 5 Millimeter circa. 5 Millimeter? Davon ja, hast du... Ja, nicht so groß, ja. Und davon hast du nur 7 Stück? Ja. Warum nicht mehr? Also wenn schon, denn schon. Ja, die werden ja mehr. Die Kolonien können groß werden. Aber woran erkennst du denn eine Ameise? Wenn du hast sie doch sicher schon gesehen auf einem Waldspaziergang oder beim Jogging. Ja, oder aber was hallo. Würdest du denn sagen? An was unterscheidest du? Ist es eine Ameise oder ist es keine Ameise? Die meisten sagen ja, das weiß ich, das ist ja... Oder die Viecher oder, meisten haben sie ja schon gesehen. Ja, aber ist ja schwer, ein bisschen schwierig, das so abstrakt zu beschreiben. Ich würde mir eigentlich zutrauen, wenn ich so ein Tier... sehe, dass ich sage, ja. Okay, das ist eine Ameise, das ist ein Käfer. Wirklich? Wenn ich dir, wahrscheinlich gibt es so viele Formen von Ameisen, dass man da auch fehlurteilen könnte. Ja, genau deshalb rufe ich an, um da ein bisschen den die Menschen Gefühl aufzuklären. Und die, den Gespür für diese Tiere. Das ist sehr, sehr löblich. Eine faszinierende Welt. Absolut. Ja? Also erklär mir mal, warum dich Ameisen so faszinieren. Ja, ihre Organisationsstruktur ist der unseren deutlich überlegen, finde ich. Also eine Ameisenkolonie ist keine Monarchie. Aber da gibt es doch in der Mitte, ich kenne das nur aus Wäldern, wenn da so riesengroße Ameisenhaufen zu finden, da wohnt doch dann eine dicke Königin drin, die immer Eier legt. Ne? Ja, oder? Nicht alle, natürlich nicht alle Kolonien sind so groß. Ja. Also es ist so, eine Ameise besteht aus Kopf. Den Mittelteil nennt man Mesonotum. Ja. Und aus Hinterleib. Ja. Dann ist es... Mesosoma zusammengewachsen von den Taillenwesten daraus, dass der erste Teil des Hinterleibs mit dem Mittelleib verschmolzen ist. Und eine Ameise erkennst du daran, dass sie noch zwischen Mittelleib und Gaster, also Hinterleib, ein Stielglied hat. Mensch. Ein kleines Stück. Das lernen wir um 1.17 Uhr in tiefer Nacht. Ja, genau. Da muss noch ein Zwischenstück irgendwie sein. Sag mir, erklär mir mal. Unterscheidet sie von den Taillenwesten? Weil wenn du zum Beispiel in der Schweiz schon, kann es dir vorkommen, dass du Tiere aufgreifst, die keine Ameisen sind, aber aussehen wie Ameisen. Die können aber übel stechen. Ja, so ja? Jetzt erklär du mir erstmal, warum dich Ameisen faszinieren. Weiter, also du sagst, weil die uns überlegen sind in der Organisationsform. Ja, warum noch? Warum mich Ameisen interessieren. Und ich kam da eben übers Internet drauf. Ja? Seit wann beschäftigst du dich denn jetzt schon damit? Seit, ja, ein bisschen über einem Jahr. Ja, und im Internet bist du drauf gekommen. Und was hat dann die Zündung ausgelöst? Die Zündung, also eine besondere Zündung gab es da nicht. Ich habe halt gesucht bei Terrarien und da kam ich eben eigentlich eher aus Zufall. Ach so, hast du gedacht, auch eine Ameise ist ja auch ein ganz pfiffiges Tier. Ja. Kaufe ich mir mal 7 Ameisen. Nein, ich habe mir keine Ameisen, das eben habe ich nicht getan. Ich habe mir keine Ameisen gekauft. Wo hast du denn her? Das macht man Folgendes. Angenommen, stellvertretend für alle Leute, die jetzt zuhören und die jetzt sich vielleicht interessieren dafür. Ja. Angenommen, du möchtest anfangen. Nehmen wir es an. Ich gehe in den Wald und klaue die Ameisen. Legst du dir selber auf, dass du dich mindestens ein halbes Jahr informierst? Ja, okay, das ist natürlich Ehrensache, mache ich. Natürlich. Ja. Dann sorgst du dir ein Reagenzglas. Ja. Füllst es mit Wasser, ja. So 4 Zentimeter hoch circa, ja. Steckst einen Wattebausch rein, ja. Sodass der immer feucht gehalten wird. Ja. Und dann brauchst du das Einzige, was ein bisschen Investition ist, eine rote Farbfilterfolie. Wickelst die da schön rum. Ja. Ja, und dann gehst du zum Schwarmflug. Wohin gehe ich? Im Hochsommer. Wohin gehe ich? Zum Schwarmflug. Zum Schwarmflug? Was ist ja. Das? Was ist wenn das? Wenn Ameisen sich vermehren. Ja. Dann bilden sie, man nennt es Alate, also geflügelte Mensch, Tiere. Du hast ja absolut das ganze Vokabular drauf. Warum so kompliziert? Ich kann in den Wald gehen mit einem kleinen Schüppchen und nimm sie mir mit. In Beutelchen habe ich sie. Ja, dann hast du aber keine Königin. Ach so, verstehe. Du brauchst auch noch dazu hin begattete Königin. Eine begattete Königin. Und da wollte ich gerade sagen, ich an verstehe. Was erkennt man das? Nun, am Stielglied, also an diesem Zwischenstück, man nennt es Petiolus. Ja. Erkennst du, ist es eine Ameise oder eine üble, böse Wespe, die mich sticht? Ja, ich finde es super, wie du das schön erklärst. Aber ich glaube, so im Detail müssen wir das nicht erklären, weil ich bin fast sicher, dass niemand hinausgeht jetzt die nächsten Tage und eine Ameisenkönigin sammelt. Wie lange hast du gebraucht, bis du deine Ameisenkönigin gefunden hast? Wie lange ich gebraucht habe? Ich habe eigentlich seit April schon gesucht. Der Schwarmflug beginnt so Ende April, Anfang Mai. Das kommt auf die Art an. Ja. Und ich habe sie Mitte Juni gefunden. Ja. Ja. Richtig, die meisten Arten fangen so Anfang, Mitte Juni an. Und wo hast du sie gefunden? Ja, auf der Straße, die laufen überall rum. Ach so. Und manche noch mit Flügeln, also geflügelt heißt nicht, dass sie nicht begattet sind. Meine hat die Flügel zum Beispiel einen Tag später abgeworfen. Ja, und diese Königin, die ist jetzt auch in deinem Terrarium. Ja, und also Ameisen sehen kein rotes Licht. Und deshalb hat man die rote Folie drumherum und das ist für die eine Gründungskammer. Ameisen suchen sich irgendeinen dunklen Spalt in Holz, in morschem Holz, in der Erde und so weiter. Und da in dem Terrarium geht es jetzt richtig zur Sache, da werden jetzt Nachkommen gezeugt. Ja, und es gibt vier Arten der Koloniegründung. Klaustral, das heißt... Nein, kein Vortrag. Das ist ja wie in der Universität, da wollen wir da gar nicht richtig hinhören. Das versteht man mich nicht mehr. Ja, das versteht man da nicht. Ich bin ja ganz... Bist du denn von Beruf auch Biologe oder irgendwie sowas? Na, Molekularbiologie. Ach so, ja, siehst du, dann bist du ja schon der Sache relativ nah. Ja, ein bisschen, aber nicht so. Das sind ja so... Aber es ist halt ein Hobby, ein schönes. Das kann immer sein, dass dein Terrarium dann irgendwann auch mal aus allen Nähten platzt, ne? Oder? Ja. Es gibt große Kolonien. Und ich möchte nur eines, ich möchte natürlich auch die Zuschauer warnen, die jetzt Interesse haben und die interessiert sind. Bei vielen Leuten gibt es immer welche, die Interesse haben und welche, die sagen, ach, so ein Unsinn. Ja. Die möchte ich warnen. Im Internet gibt es Seiten, wo man sich das alles pauschal bestellen kann. Ja. Aber da wäre ich vorsichtig. Das sind oft tropische Arten. Das sind aggressive Arten. Das sind Arten, die Platz brauchen, die nicht für eine Zweizimmer-Hinterhofwohnung geeignet sind. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und da vor denen möchte ich warnen. Also, okay, Leute, die Warnung ist rübergekommen. Ja. Robert, du bist Molekularbiologe. Ja. Hast du einen Job? Bist du berufstätig zurzeit? Ja, ich bin dabei, meine Habilitstelle zu organisieren. Oh, ein Professor, ein angehender Professor. Nein, noch nicht. Naja, aber irgendwann könntest du ein Professor sein. Ich hoffe es. Ja, wir hoffen es alle. Wie viel Zeit verbringst du denn dann, das ist ja der Hintergrund meiner Frage, wie viel Zeit hast du, dich mit den kleinen, süßen Ameisen zu beschäftigen? Ja, so viel Zeit braucht es nicht. Also am Anfang braucht man nicht. Ich meine, man muss Insekten überbrühen, weil sonst besteht die Gefahr von Milben. Also immer. Man muss sie überbrühen. Ja, natürlich. Futtertiere, Futterinsekten aus dem Terrarienhandel. Ach so. Ja, und die legt in entsprechender Koloniegröße, gibt man die, bietet die an. Und und Honigwasser, 1:3 circa verbindet. Also du brauchst gar nicht so viel Zeit dafür. Das reicht. Das ist nicht so viel. Eine kleine Kolonie braucht nicht viel. Robert, hast du eine Freundin? Nein. Hast du Sex oft? Also das ist immer die Frage nach dem entsprechenden Etwas. Das gibt's bei Ameisen natürlich auch. Ich frage. Ich rede jetzt nicht über die Ameisen. Ich rede jetzt knallhart über Robert, 35. Ja, nein. Das ist nicht mein Thema. Ach so, Entschuldigung. Das ist nicht mein Thema. Nein, ich habe mir gerade gedacht, dass du sicher so ein sehr ungewöhnlicher, außergewöhnlicher Mensch bist. Nein. Ameisen haben viel Sex, ja. Ja, aber Robert auch? Nein. Nicht so sehr. Ameisen betreiben Inzucht. Aber Robert nicht. Nein. Ameisen tun das dann. Ameisen tun das natürlich sehr. Ohne Probleme. Ist schon klar. Ohne Sorgen. Ist denn irgendwas in der Pipeline, dass Robert sich verlieben könnte? Nein. Also die Ameisen sind im Moment Nummer 1 im Leben. Ja. Doch, ja, schon. Robert, jetzt wünsche ich erstmal toll für die Habilitation. Für die, Dankeschön. Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn du dann wirklich deine Professur irgendwann hast. Und sei ein guter und herzlicher Übervater für deine Ameisen. Ja. Ja. So, das war jetzt ein bisschen skurril, aber es war ein tolles Gespräch und wir haben ein bisschen was über Ameisen gelernt. Ja, und meine Frage vom Anfang ist noch die zu beantworten. Ja. Jetzt löst sich alles auf natürlich. Also es gibt eine Art namens Camponotus truncatus. Die hat einen schönen deutschen Namen, die Stöpselkopfameise. Ja. Die lebt in kleinen Ästen. Ja. Und die besitzt zwei Kasten. Ja. Und eine hat eine Form wie ein Stöpselkopf und das ist die Türschließmorphe. Ich hoffe. Die macht den Eingang von innen zu. Ich hoffe sehr, dass Günther Jauch oder das Team von Günther Jauch zugehört haben. Ja, wer weiß. Denn das ist natürlich eine Traumfrage, eine Millionenfrage. Ja, das zum Beispiel. Das ist wirklich ein Traum. Da kommt niemand drauf. Jetzt natürlich aber da wäre niemand drauf gekommen. Außer Robert natürlich. Ja, naja. Ich bedanke mich für das Gespräch und für den Anruf und wünsche alles Liebe, alles Gute, Robert. Ja, danke, ich bedanke mich auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, so geht's hier zu bei uns. Von der Ameise und Robert sofort weiter zu Bettina. 28, hallo Bettina. Hallo Domian. Bettina, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um eine lesbische Beziehung und um die Schwierigkeit, das meinen Eltern mitzuteilen. Aber erstmal möchte ich sagen, ich habe auch gestern deine Sendung verfolgt. Ja. Über die das Paar, das Kinder haben wollte. Das lesbische Paar, genau. Genau. Ja. Und ich finde es super toll, wenn auch zwei Frauen Kinder kriegen können. Absolut, absolut. Ja. Absolut. Genau. Soll es so viele geben, wie es nur möglich ist oder wie sie es wollen. Ne? Das ist natürlich die Voraussetzung. Ich hatte keine Ahnung von dieser Yes-Name-Option. Oder. Genau, du auch nicht. Ich auch nicht. Hattest du auch noch nicht gehört. Nee, ja. Aber ich finde es toll. Ja. Und ich finde es richtig. Ja, sind wir einer Meinung. So, du bist auch eine lesbische Frau. Ja. Schon länger oder seit neuestem ist es dir erst bewusst? Nein, ich weiß das seit ich 16, 17 bin. Ja. Ich habe mich einfach immer nur in Frauen verliebt. Ja. Nie in Männer. Nie in Männer, kein einziges Mal. Nein. Nee. Nie. Es waren immer Frauen. Ja. Dann ist es also ganz eindeutig nichts bisexuell oder so. Das ist klare lesbische Ausrichtung. Ja. Mhm. Und ich lebe seit 7 Jahren in einer Beziehung. Ach, seit 7 Jahren? Seit 7 Jahren. Ja. Die ich allerdings meinen Eltern, die sehr, sehr konservativ sind, bisher verheimlicht habe. Und jetzt stehe ich so ein bisschen vor der Situation, entweder Julia oder meine Eltern. Bettina, jetzt bin ich aber platt. 7 Jahre bist du mit deiner Frau zusammen? Ja. Und 7 Jahre verheimlichst du das vor deinen Eltern? Ja, seit 7 Jahren läuft das so, dass, ich meine, die wohnen 1,5 Kilometer weg, dass, wenn sie sich ankündigen, Fotos umgelegt werden, in Kleiderschrank gestopft werden und Bettina um den Block geht, mehr oder weniger. Wohnt also Bettina bei dir? Ja, wir wohnen zusammen. Ach so, das heißt, dann muss Bettina raus, wenn die Eltern zu Besuch kommen. Nicht Bettina, ich bin Bettina. Entschuldige, ja. Kein Problem. Genau. Ja, Julia muss raus, ja. Wenn die Eltern zu Besuch kommen? Ja. Hm. Und das geht nicht weiter. Ist deine Freundin oder überhaupt schon mal bei deinen Eltern aufgetaucht, so als normale Freundin? Als normale Freundin, ja. Und fragen deine Eltern nicht noch mal nach einem Mann und ob du verliebt bist? Ja, absolut. Immer wieder, immer häufiger. Da müssen sie mittlerweile ein bisschen stutzig werden, ne, mit 28? Ja, auch immer drängender. Und was sagst du dann? Es gibt auch Verkupplungsversuche. Ich sag, aufgrund der Karriere, ich stürze mich in den Beruf und so und ich habe halt noch nicht den richtigen gefunden, aber es geht nicht so weiter, weil wirklich die Frage ist, Julia oder meine Eltern. Was machst du vom Beruf? Ich bin Fremdsprachenkorrespondentin. Ja. Und bin auch ein bisschen im Ausland gewesen und ja. Beschreib mir doch mal bitte ein wenig deine Eltern. Du sagst, das sind sehr konservative Leute. Sind sie christlich? Konservativ. Sehr christlich. Also, wir kommen eigentlich aus Bayern. Wir sind aufgrund des Berufs meines Vaters nach Paderborn gezogen. Mhm. Sind es eher einfache Leute oder ist es ein intellektueller Haushalt? Oder? Nee, eher einfache Leute. Ja. Du kennst vielleicht den Spruch, schwarz, schwärzer Paderborn. Ja. Und sehr christlich. Und der Vater, was macht der Vater vom Beruf? Ist Ingenieur. Ingenieur, ja. Und die Mutter ist Hausfrau. Genau. Ja. Gibt es noch Geschwister? Es gibt einen Bruder. Ja. Der allerdings, obwohl er erst 23 ist, glücklich verheiratet ist. Ach so. Und dann bist du der schwarze Schaf. Mehr Freude macht, genau. Freude macht, ja. Bei dir sind die Fragezeichen und bei ihm ist alles in bei Butter. Ihm ist alles im Lot. Genau. Das Kind wird erwartet. Und wie alt sind die Eltern? Mein Vater ist 58, meine Mutter ist 52. Ja. Sind die Eltern so gesundheitlich auf der Höhe und relativ fit, okay, alles? Ja, absolut, ja. Jetzt frage ich nochmal, warum hast du bisher den Mut nicht aufgebracht, deinen Eltern das zu sagen? Weil ich meine Eltern lieb habe und nicht verstoßen werden möchte. Und ich ziemlich genau weiß, dass das passieren wird. Weil du nicht verstoßen werden, weil du deine Eltern lieb hast? Ja. Deshalb möchtest du ihnen nicht sagen, dass du lesbisch bist? Aber ich habe auch Julia lieb. Auf eine andere Art natürlich. Mhm. Bleiben wir mal nur bei dem Liebhaben. Mit dem Verstoßen reden wir gleich weiter. Okay. Dieser Satz, ich habe meine Eltern lieb und deshalb kann ich ihnen nicht sagen, dass ich lesbisch bin. Verstehe ich nicht, den Satz. Die Logik erschließt sich mir nicht. Meine Mutter wird es vielleicht nach einiger Zeit verstehen. Also ich denke, wenn ich es meiner Mutter sagen würde, die wird ein paar Monate brauchen. Aber die wird irgendwann sagen, okay, ist halt so. Oder ein bisschen schwieriger, aber sie wird es irgendwann akzeptieren, weil sie mich bestimmt auch lieb hat. Ja. Aber für meinen Vater ist das eine Sünde, wenn man es auslebt. Ja. Nicht, wenn man die Gefühle hat unbedingt, ja, aber wenn man es auslebt. Mhm. Und eine Krankheit, die man irgendwie heilen kann. Okay, ich sag für noch. Für mich ist Lesbischein keine Krankheit. Das ist ein Gefühl, ja, und natürlich. Ich liebe Julia. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich komme nochmal auf den Satz zurück. Ich habe meine Eltern lieb und deshalb kann ich es ihnen nicht sagen. Mhm. Ich habe das immer noch nicht verstanden. Weil du sie damit verletzen würdest? Ja. Mhm. Ganz klar. Und weil du Angst hast, dass sie dich verstoßen? Ja. Mhm. Ich möchte Julia nicht verlieren. Ich muss es ihnen sagen, das weiß ich. Mhm. Ich weiß nur nicht, wie. Ach, das ist ganz einfach. Indem man sagt, Mama, Papa, ich bin lesbisch, ich habe eine Freundin. Da ist es raus. Ein Satz. Punkt aus. Das ist nicht das Problem. Dann bin ich weg. Dann bin ich vor der Tür. Und Julia auch, wenn ich es mitgebracht hätte. Ja, dann wäre das so. Wenn sie dich rausschmeißen, dann ist das so. Vielleicht könntest du es ihnen bei dir sagen, wenn sie dich besuchen kommen. Und dann ist eben Julia da und dann sind die Bilder nicht umgelegt und umgeklappt. Sondern sitzt sie da. Und dann gehen sie halt, wenn sie gehen wollen. Dann musst du die Demütigung nicht hinnehmen, dass sie dich rausschmeißen. Tja, da kommen sie nie wieder. Das weiß man nicht. Aber dass es erstmal dann ein Erdbeben gibt, das wird wahrscheinlich sein. Aber das musst sehr du, wahrscheinlich. Ja, aber das musst du aushalten. Das ist dein Leben, deine Identität, dein Herz und deine Frau und deine Liebe zu deiner Freundin Julia. Absolut. So, das musst du aushalten und das müssen sie auch aushalten. Und über allem schwebt immer bei mir, wenn ich so etwas höre, immer die große, große, große Hoffnung, das habe ich gerade Aisha auch gesagt, dass doch die Liebe der Eltern letztendlich stärker ist als ihre Vorurteile. Ja, ich habe das gehört. Aber ich weiß nicht, ob es so ist. Nein, es ist nicht immer so. Es gibt ja die schrecklichsten Geschichten. Aber manchmal ist es doch so. Ich habe keinen türkischen Hintergrund. Nein, nein, das ist so. Das ist schlimmer. Gut, das ist ein ganz anderer Fall bei dir. Das kann sein, dass das ein Verstoß wirklich auf Lebenszeit stattfindet. Aber es gibt auch viele, viele, viele Fälle, wo die Eltern zuerst mal schockiert sind. Es sich dann aber doch einfindet alles. Und wir leben ja Gott sei Dank in einer sehr offenen Zeit mittlerweile. Wenn, ja, ne? Ich weiß. Die Zeit, die Gesellschaft akzeptiert es mehr oder weniger. Mhm. Aber ich möchte halt einfach mal, wie gesagt, die wohnen halt anderthalb Kilometer von mir weg. Ich möchte halt einfach mal auf eine Kirmes gehen mit Julia zusammen und auch nicht nur so, ne, zwei Freundinnen gehen zusammen auf eine Kirmes, sondern ich möchte an die Hand nehmen, ich möchte küssen in der Öffentlichkeit. Bettina, ich stelle mir dieses Leben grauenhaft vor, was du da geführt hast, dass du 7 Jahre lang deine Freundin verbirgst. Ja. Was hat denn in all den Jahren deine Freundin dazu gesagt, dass sie versteckt wird? Zu Anfang hat sie es akzeptiert. Mhm. Und ja, jetzt wird es halt immer drängender, schon seit Jahren. Sie drängt dich. Ja. Sie ist auch mittlerweile etwas zornig. Sie ist auch zornig. Ich kann das verstehen. Wie ist es denn in Ihrer Familie? Wird da alles offen? Da ist akzeptiert, ja. Ja. Dann stehe ich ganz auf der Seite von deiner Freundin Julia und wenn ich Julia wäre, sage ich dir, Bettina, wäre ich auch mittlerweile sauer. Ja, ich kann das verstehen. Ich habe da auf der Beerdigung mit auf der ersten Reihe gesessen, bei der Beerdigung der Oma. Hm. Und ich gehöre da quasi zur Familie. Ich werde mit eingeladen zu Festen. Die Eltern haben die 50. Hochzeitstag nochmal gefeiert in der Kirche und so. Und das war wunderschön und ich gehöre da mit zur Familie. Ich werde da eingeladen. Ja. Und okay, so, das heißt, alles in allem heißt, du musst ganz schnell handeln. Ohne Wenn und Aber und ohne Rederei. Du musst handeln, du musst es ihnen sagen. Ja. Zack, raus. Rücksicht zu. Mir fehlt nur der Mut. Bitte? Ja. Mir fehlt nur der Mut. Ach, ich glaube, mittlerweile hast du den. Ich spüre da schon, dass du innerlich eigentlich auch hundertprozentig davon überzeugt bist, dass du nur unsicher bist. Also, ja, ich will zu Julia, ganz ehrlich, wenn es wirklich hart auf hart käme, würde ich zu Julia stehen, nicht zu meinen Eltern. Ja, das musst du auch. Julia, weil du stehst nicht nur zu Julia, sondern du stehst zu dir. Darum geht es doch. Ja. Das ist dein Leben, deine sexuelle Identität. Ja. Ich kann halt nicht mehr Männern, tut mir leid, aber kann ich nicht. Das ist der Kern deines Lebens, diese Orientierung. Ja. Ja. Das musst du machen. So, such dir jetzt in der nächsten Zeit einen passenden Tag aus. Beratschlage erst mit Julia, ob ihr das zusammen macht. Vielleicht fällt es dir dann leichter bei euch in der Wohnung oder ob du alleine hingehst. Ich dachte, ob ich mit jemand Neutrales einlade, einen Freund von uns und meine Eltern halt. Ja. Wenn du meinst, wenn dir das hilft, mach es. Es ist eigentlich egal. Hauptsache, es kommt raus. Gibt es denn einen Menschen, so, den du sehr respektierst und den sie auch sehr respektieren, den man damit einbinden könnte? Wir haben einen sehr guten Freund, ja, der das auch akzeptiert, der auch hier mit im Haus wohnt. Der weiß Bescheid. Alle unsere Freunde, außer meinen Eltern, wissen alle Bescheid. Ja. Und du meinst, das ist noch nicht irgendwie ein bisschen durchgesickert zu denen? Ich weiß es nicht. Kann ich gar nicht glauben, wenn ihr so nah beieinander wohnt, denn alle wissen Bescheid. Wir wohnen so nah beieinander. Wir haben so einen Tante-Emma-Laden, wo wir beide einkaufen gehen, da sind wir bekannt. Eigentlich müsste. Vielleicht wissen sie es längst und haben es auch nur verdrängt. Vielleicht. Also, die Idee finde ich gar nicht schlecht, wenn da der Freund dabei ist und der auch eine akzeptierte Person von deinen Eltern ist und es für dich einfach ist, dann machen. Mach es so. Es ist völlig egal, wie du es machst, oder du musst es machen. Ja, sie hoffen ja immer, dass ich mit dem zusammenkomme. Ja, ja, dann ist aber der Schluss mit. Dann ist aber Schluss. Ja, natürlich. Bettina, die Sache ist klar, ne? Ich weiß. Ich muss es eben sagen. Du musst es tun, du musst es für dich tun und natürlich für deine Liebe, aber du musst es auch in allererster Linie für dich tun, für dein Selbstbewusstsein. Du kommst ja auch ganz, ganz klein vor, wenn du dich immer duckst. Das stimmt. Es ist zum Teil, wir sitzen auf Terrasse und dann kommen die mit Fahrrädern vorbei. Mhm. Und Bettina rennt vorne raus, weil ich sie rausschicke. Wie? Und ich stoppe schnell alle Fotos in den Kleiderschrank. Das ist Bettina, eine ist unheimlich peinigende Situation. Ja, auch eine ganz, ganz demütigende Situation für deine Freundin. Und wie toll, dass sie bei dir geblieben ist all die Jahre und hat das mitgemacht. Wir lieben uns. So, aber dann riskiere diese Liebe nicht und stell die nicht noch mehr auf die Probe. Nein, ich muss Julia behalten. Du musst Julia behalten. Bettina, und ich muss es auch meinen Eltern sagen. Du musst es deinen Eltern sagen. Wenn du möchtest, können wir gerne noch mal reden, wenn du mit ihnen gesprochen hast. Gerne, sehr gerne. Dann mail uns doch bitte, das ist mir die beste Möglichkeit, schnell durchzukommen. Okay. Ja, würde mich sehr interessieren und ich halte dir die Daumen. Okay, danke. Alles Gute, schöne Grüße an Julia. Du hast eine super Sendung und danke, dass du aus den Sommerferien zurück bist. Ja. Okay. Meine liebe Bettina, tschüss. Ciao. Tschüss. Frank, 43, guten Morgen. Hallo Frank. Hörst du mich? Ja, ich bin da. Um was geht's denn? Es geht um meine Scheidung, um meine Frau und um meine Zukunft, um mein Leben im Prinzip. Ich sag, ich hab große Scheiße gebaut. Dadurch habe ich meine Frau verloren. Ich habe jetzt im Prinzip das Häuschen, was wir haben, würde ich auch verlieren. Ich muss also im Prinzip neu anfangen. Durch meine eigene Blödheit, auf Deutsch gesagt. Was hast du denn gemacht? Ich habe also über einen längeren Zeitraum meine Frau im Internet und in diversen Telefon-Hotlines betrogen. Mhm. Und das ist passiert, nachdem sie eine Unterleibs-OP gehabt hat vor ein paar Jahren. Mhm. Das war eine Total-OP mit der Entfernung der Gebärmutter. Mhm. Und ich war auch mit beim Arzt und alles. Und wir haben das auch abgeklärt, wann kann man wieder, wann darf man wieder Sex haben. Mhm. Und dann habe ich ihr die Zeit auch gelassen, die sie meint zu brauchen. Mhm. Und irgendwann hat sie gesagt, okay, ganz vorsichtig wie der Igel, lass uns mal versuchen. Mhm. Ja, und da ist bei mir irgendwo ein Schalter umgeklickt, warum auch immer. Seit dem Zeitpunkt, das sind jetzt schon über 5 Jahre, hatten wir keinen Sex mehr miteinander. Das heißt, du hattest keine Lust mehr mit ihr zu schlafen nach dieser OP? Ja, aber wie gesagt, sie war der Meinung, der Fehler liegt bei ihr oder das wäre ihre Schuld. Und ich konnte ihr das nicht erklären. Ich wusste nicht, warum, wieso, weshalb. Ich hatte keine Erklärung dafür. Das war irgendwie, als wenn du so klick und Sexkapitel einfach weg. Hast du heute eine Erklärung dafür? Auch nicht wirklich. Offensichtlich hat es ja irgendwas mit der Operation zu tun. Das denke ich eher weniger. Also, das hat sie mich ja auch gefragt. Ekelst du dich vor mir? Fühlst du dich nicht mehr, also siehst du mich nicht mehr als vollwertige Frau und so weiter? Aber das Gefühl habe ich gar nicht gehabt. Sie war nach wie vor meine Frau. Das war nicht das Problem. Irgendwie der Sex, das war so, als wenn, zack. Na, aber es ist doch offensichtlich, wenn es nach dieser Operation so war und vorher war die Sexualität gut und zufriedenstellend. Ja, wir hatten schöne Sexualität. Ja, dann muss es ja in irgendeiner Form mit der Operation zusammenhängen. Aber wie auch immer, dann fing es an. Dann habt ihr so viele Jahre keinen Sex mehr gehabt und du bist ihr im Internet fremdgegangen. Ja, wie gesagt, ich habe das versucht zu verheimlichen. Ich habe gelogen, auf Teufel komm raus. Und sie hat mich jedes Mal erwischt, weil ich hatte ja früher so eine Internetgeschichte hier, wo man nur entweder surfen oder telefonieren konnte. Mhm. Und wenn sie dann eben halt von der Arbeit angerufen hat, dann war ich ja dauerbesetzt bei mir, konnte mich also im Grunde genommen nie erreichen. Oder eben halt, wenn ich da die Telefon-Hotline gewählt habe, auch ähnlich. Und das hat sie auch lange mitgemacht und sie hat auch immer wieder versucht, mit mir darüber zu reden, hat mich immer angesprochen, was ist denn los und red da mal mit mir. Und ich habe das immer wieder abgeblockt. Ich wollte da nicht drüber reden mit ihr. Wie gesagt, das ist... Du hast dann sehr viel so Cybersex gehabt mit Frauen im Internet oder hast du dich real auch oft mit Frauen getroffen? Nein, ich real nicht. Nein, es lief alles über das Internet dann. Also ich habe auch hier jetzt keine Flirtline oder sowas, sondern mir halt diverse Pornoseiten angesehen und habe mir auf Deutsch gesagt, damit einen runtergeholt. Ach so, da waren gar keine, du hast nicht gechattet mit Frauen oder so? Nein. Nee. Ach so, du hast nur Pornos geguckt? So Pornoseiten aufgerufen und wie gesagt, dann da halt losgelegt. So. Meine Befriedigung im Prinzip geholt und, und hier abends noch nichts gegeben. Mhm. Und so lief das Jahre und Jahre und Jahre. Was ist jetzt passiert? Jetzt will sie nicht mehr mit dir zusammen sein? Ihr ist, wie gesagt, durch die finanziellen Eskapaden, die da natürlich entstanden sind, hat das natürlich irgendwann etwas zum Überlaufen gebracht. Ne? Welche finanziellen Eskapaden sind entstanden? Durch diese Pornoseiten? Ja, natürlich. Das hat sich ja summiert mittlerweile. Achso, du hast also schon die Bezahlseiten angeklickt. Ja, ich lieg mit den Forderungen mittlerweile so zwischen 10.000 und 11.000 Euro, die da offen sind. Das hat sie, weiß sie alles? Das weiß ich. Wie ist denn jetzt der Stand? Will sie sich trennen von dir oder was? Sie ist ja schon, also geschieden sind wir jetzt, seit ein paar Wochen sind wir geschieden. Ach so. Ja, hast du gerade gesagt, hatte ich nicht richtig mitbekommen. Ja, getrennt leben wir jetzt ungefähr anderthalb Jahre. Und ich habe also versucht, hier das Häuschen so zu retten, zu halten. Du wohnst da noch? Ja, ich schaffe das aber mit meinem Einkommen nicht, definitiv nicht. Ja. Und jetzt stehe ich natürlich da, weil ich habe auch keinen großen Freundeskreis, so weder der mir hilft noch zuhört oder was. Jetzt stehe ich natürlich da und fange im Prinzip bei Null und gar nichts wieder an. Also sie ist definitiv weg? Ja. Hast du ab und zu noch mit ihr Kontakt? Also ich hatte während dem Trennungsjahr und vor der Scheidung hatten wir keinen Kontakt. Und sie ist jetzt, nach der Scheidung, vor ein paar Wochen ist sie auf mich zugekommen. Und hat mir Kontakt angeboten, jetzt zu probieren auf freundschaftlicher Basis. Da sind wir so ein bisschen dran im Moment. Und aber wie gesagt, das ist es im Moment. Das ist es. Dann die Schulden und du wirst das Häuschen nicht weiter finanzieren können. Nee, das kommt ja dann wahrscheinlich auch noch mit auf die Schulden drauf, denn durch die Immobilienkrise im Moment wird das nicht so sein, dass ich da zumindest 0-0 rauskommen werde. Das wird nicht funktionieren. Hast du einen Job im Moment? Ich habe einen Job, ja. Ja. Aber da ich ja da auch schon eine Lohnpfändung drauf habe, ist das also sehr problematisch. Eine Lohnpfändung wegen dieser Internetgeschichten? Nicht wegen der Internetgeschichte. Das hat, wir hatten noch andere finanzielle Probleme, so. Unter anderem mit einem Auto da. Wir hatten, bevor sie weg ist, hatten wir uns jeder noch ein neues Auto gekauft. Die liefen dann beide auf meinen Namen. Und, das ist ja ein bisschen leichtsinnig, ne? Gleich zwei Autos zu kaufen, wenn man finanziell nicht so ganz abgesichert ist. Ja gut, wir hatten das ja so weit durchgerechnet, dass wir gesagt haben, die Autos sind beide so alt, die Reparaturen, die sind teurer. Ach so. Als wenn wir das jetzt umsetzen und neu finanzieren. Das hatten wir uns schon so ausgerechnet. Das wäre in dem Rahmen auch dann noch funktioniert. Okay, also finanziell steht dir das Wasser auch am Hals, kann man so mal allgemein sagen. Habt ihr Kinder? Wir zusammen hatten keinen, aber meine Frau hat einen Sohn aus erster Ehe. Der ist aber mittlerweile auch 21 und hat sich da auch schon anders orientiert. Ja. Du stehst ziemlich allein in der Welt jetzt. Ja. Mit den Schulden, mit der Vergangenheit, wo du dir selbst Vorwürfe machst, dass du das verschuldet hast, das Ganze. Ja. Wie ist das denn im Moment mit der, ich bezeichne das mal so, Pornosucht? Hast du die im Griff oder hängst du immer noch am PC? Erstmal kann ich nicht mehr, weil ich ja durch die Geschichte haben sie mir natürlich alles gesperrt. Festnetz und so weiter. Ein PC habe ich auch nicht mehr, der ist mir verreckt, den habe ich auch anschließend direkt im Schrott entsorgt. Und ich denke also, dass ich das gut im Griff habe. Also ich habe da jetzt nicht mehr, auch nicht das Verlangen nach. Also da habe ich, ich irgendwie abgehakt so ein bisschen. So, jetzt müsstest du ja eigentlich, wenn man mal so rein sachlich an die Sache geht, brauchtest du erstmal einen guten Schuldnerberater. Das habe ich am Laufen. Das hast du am Laufen? Ich habe, sobald ich dann alleine war und das gemerkt habe, ich habe also Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich bin gelaufen, jeder, der gesagt hat, hier, oder hat mir einen Strohhalm gereicht und mir was aufgezeigt hat, habe ich versucht, es aufzunehmen und auch irgendwie umzusetzen und die ganze Lauferei auf mich genommen. Das heißt, von der Seite ist schon einiges im Gange. Da habe ich einiges in Bewegung gesetzt, so. Ja. Gehe ich davon aus, dass das Hauptproblem im Moment für dich die seelische Situation ist? Die was? Die seelische Situation. Ja, ich habe also unheimlich zu leiden. Ich habe, also seit sie weg ist, ich habe dermaßen mit dem Blutdruck gekriegt, mit dem Kreislauf. Ich sag, das ist also ganz enorm. Ich bin da einmal auch schon fast umgefallen und auf der Arbeit. Was arbeitest du denn? Ich bin im Sicherheitsdienst. Ah ja. Mhm. So, und, machst du dir auch Vorwürfe? Hast du ein schlechtes Gewissen, dass du da schon die Hauptschuld trägst? Ja. Ja. Ich sehe das jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ich kann sie jetzt auch verstehen, was sie empfunden hat. Mhm. Und sie hat ja jetzt dann auch in der Trennung einiges durchgemacht hier. Und ich kann das im Nachhinein gar nicht verstehen. Ich sage, sie war ja auch alleine und so weiter. Liebst du sie noch? Ja. Sie dich aber nicht mehr? Ob das im Moment noch Liebe ist, weiß ich nicht. Ich habe ja relativ hoch gepokert und alles verloren. Aber zumindest, sage ich mal, habe ich das Gefühl, dass sie doch zumindest, sie ist ja auf dich zugekommen und hat die Freundschaft angeboten. Das ist ja schon mal ein großer Schritt. Sie hat mir vielleicht auch wieder was in Aussicht gestellt, aber jetzt nicht in Kürze, sondern sie hat gesagt, sie braucht noch ihre Zeit, um das auch zu verarbeiten. So, und dann wäre es ja ganz gut, wenn du die Zeit auch irgendwie nutzen würdest, die Sache für dich auch zu verarbeiten und einzuordnen. Was hältst du davon, wenn du dich bemühen würdest um eine Therapie? Ja, da weiß ich nicht, wie ich anstellen soll. Das ist ein Problem. Ich habe das schon mal versucht damals, wie das bei mir mit der Geschichte akut war, mit der Sexsucht. Mhm. Über den freien Träger da Gespräch zu kriegen. Das hat auch, bin ich auch gewesen, aber das hat mir irgendwie nicht das gebracht, was ich mir erhofft habe. Ja, naja, in deinem Falle würde ich auch sagen, nicht nur ein Gespräch, sondern eine richtige Psychotherapie. Sind wir dir gerne behilflich, dir zu erklären, wie man das macht, wie man das beantragt, wo und welche Art von Therapie vielleicht ganz gut wäre für dich? Ich glaube, so wie sich das anhört, wäre das kein falscher Schritt. Und du hast ja die Bereitschaft auch dazu, das höre ich ja. Ja, aber ich sag ja, ich bin für jeden Strohhalm dankbar. Also, ja. Nehme ich gerne an. Dann machen wir es so, Frank. Ich habe ja meine Fachleute im Hintergrund. Da ruft dich gleich Sabine zurück und dann kriegst du eine klare Beratung in Sachen Psychotherapie und du entscheidest dann, wie du und was du da annehmen möchtest. Mhm. Sollen wir es so machen? Das wäre eine Maßnahme. Dann würde ich mich freuen, wenn wir dir auf diese Weise vielleicht ein bisschen helfen können. Das wäre sehr schön. Denn wie gesagt, das ist das auch, was mir jetzt fehlt, mit jemandem zu sprechen, dass man mal Gespräche führt. Genau, das fehlt mir. Genau. So machen wir es. Du legst bitte auf und wirst von uns zurückgerufen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg, wenn du die Sache dann angehst. Ich danke dir, Jürgen. Sehr gerne, auf Wiederhören. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. 10 Minuten haben wir noch. Oder ihr mailt domian@wdr.de und schreibt in die Mail bitte eure Telefonnummer auch rein, schnell, damit wir euch dann schnell zurückrufen können. David, 20 Jahre, ist hier. Hallo David. Hallo Jürgen. Um was geht's? Ja, es geht darum, meine Freundin sexuell missbraucht wurden. Hat durch diesen sexuellen Missbrauch die Borderline-Störung mit einer Persönlichkeitsstörung erhalten. Also Borderline ist eine seelische Erkrankung, kann man so sagen, genau, die schon sehr schwerwiegend ist für die Menschen, die es haben. Jetzt ist er, zum Glück hat es jetzt langsam eingesehen oder hat es versucht einzusehen, eine Therapie zu machen, eine Traumatherapie. Ja. Und jetzt steht sie kurz davor, das Ganze abzubrechen. Ja, einmal, sie hat jetzt mehrere Therapien hinter sich, war sehr oft auch auf der geschlossenen Station wegen ihrer Selbstmordversuche. Lass mich mal ein paar Sachen noch fragen, David. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 21. 21. Wie lange seid ihr zusammen? Wir kommen jetzt im 4. Monat. Ach so, so frisch. Ja. Mhm. Hat sie dir das direkt am Anfang erzählt, dass sie den Missbrauch erlitten hat? Wir beide haben uns in einer psychiatrischen Klinik kennengelernt. Ich bin aufgrund meines Berufes dahin gekommen. Ich bin bei der Feuerwehr. Das heißt, du hast irgendwas Schlimmes erlebt? Ja. Bin dann auch zwecks auch Traumatherapie und... Sagst du mir ein Stichwort, wenn du magst, was du erlebt hast? Ich hatte einen 6-jährigen Jungen auf dem Arm. Ich musste dem erklären, dass seine Mutter im Feuer verstorben ist. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du hattest einen 6-jährigen Jungen auf dem Arm? Ja, und musste ihm erklären, also wir haben ihn gerettet. Ja. Und mussten ihm, er hat mich da auch nach seiner Mama damals gefragt. Und ich musste ihm halt erklären, dass seine Mama nicht mehr lebt. Und das hat dich so umgeworfen, dass du dann selbst Hilfe brauchtest danach? Genau, genau. Zu deiner Freundin. Wann war der sexuelle Missbrauch? Der sexuelle Missbrauch, da war es jetzt fast 9 Jahre schon her. Wer war der Täter? Ihr Onkel. Ihr Onkel. Ja. Ist das oft vorgekommen? Das Ganze lief über 2 Jahre. So, und jetzt ist sie in einer Therapie, macht eine Traumatherapie und will die abbrechen. Will sie abbrechen, ja. Warum? Weil? Weil sie für sich nie eingesehen hat, dass sie das nur für sich tut. Dass sie immer noch denkt, sie hat selbst noch sehr, sehr starke Schuldgefühle. Und sie hat gestern und heute gemeint, dass sie das alles ankotzt, ja, alles, das zu viel ist. Weil das ist es wahrscheinlich insofern sehr hart, weil sie über alles nochmal detailliert sprechen muss. Genau, und die psychischen Wunden ja alle wieder aufgerissen werden. Und du stehst jetzt in welcher Zwickmühle, in welchem Dilemma? Welchem Dilemma? Ich hatte vorhin ja schon erwähnt, sie hatte 2 Selbstmordversuche schon wieder. Hat sie auch nachts jetzt vor kurzem erst wieder geritzt gehabt. Ja. Hatte einen starken... Ich verstehe, du hast Angst um sie. Ja, auf jeden Fall. Und stehst jetzt da und weißt nicht, was du machen sollst. Das ist richtig. Man kann ja niemanden zwingen, weiter in eine Therapie zu gehen. Und man kann jemanden, der vielleicht auch in so einer emotionalen Phase gerade ist, wie sie es ist, auch schwerlich drängen oder überzeugen davon, dass es gut ist, da weiterhin zu gehen. Das ist richtig. Vielleicht könnte das ein Fachmann machen, aber so als Partner und auch als junger Partner, du bist auch erst 20 Jahre alt, ja, ist das natürlich ein sehr schwieriges Ding. Das ist für meine Worte ja, ich will halt das Beste für sie irgendwo. Und sie hat so viele Ziele und Pläne gehabt. Wir wollten jetzt am 5. September zum Beispiel heiraten. So schnell? Ja. Warum? Jetzt komme ich wieder zu meinem Problem. Ich weiß seit 3 Monaten, dass ich Krebs habe. Und mein Onkologe und auch die Universitätsklinikum in Dresden mir noch 6 Monate gegeben hat. Jetzt haust du mich aber um. Ja, ich wollte es halt einfach auch nie ansprechen, weil meine Freundin mir im Vordergrund steht. Was hast du denn? Welche Art von Krebserkrankung hast du? Das ist schwierig zu erklären. Also ich kann es dir nur so wiedergeben, wie es mir der Arzt gegeben hat. Ich habe einen Tumor, der durch Hormone bedingt entstanden ist. Wo sitzt der Tumor? Der Tumor sitzt auf der rechten Seite einer Hauptschlagader. Ja. Und der macht die Hauptschlagader zu. Der ist jetzt in 3 Monaten 1,6 Millimeter gewachsen, was vielleicht sehr, sehr klein ist, aber halt in diesen Dimensionen groß. Und den kann man nicht operieren? Heidelberg, die Klinik, meinte, dass die Chance, dass da keine weiteren Schäden bestehen, vielleicht bei 1% liegt. Also ja, dass 99% die Gefahr beläuft, dass die Operation schiefläuft. Was würde denn bedeuten, wenn die Operation schiefläuft? Dann wäre ich für mein restliches Leben im Pflegefall. Wie hast du denn von dieser Erkrankung überhaupt gemerkt? Wie hast du es gespürt? Ich habe jetzt schon fast 2 Jahre ziemlich starke Kopfschmerzen immer gehabt und bin halt während der Therapie, dieser Psychotherapie, auch wo ich die Fanny kennengelernt habe, ins MRT gekommen. Das heißt NRP? MRT, diese... Achso, ja, in die Röhre gekommen. Genau, in die Röhre. Und da ist halt dieser Tumor festgestellt worden. Ohne Das musste ich doch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das musste ich doch, damit hast du doch wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet, wenn man 20 Jahre alt ist, komplett umgeschlagen haben, oder? Auf jeden Fall. Ich sehe mittlerweile das Leben irgendwo aus einer anderen Sichtweise. Früher, das klingt blöd, wenn ich das mit 20 sage, vor der Diagnose hat man vielleicht ein bisschen mehr Mist gemacht, sage ich jetzt mal, mehr aufs Risiko gegangen und jetzt fährst du langsam zurück und wirst eigentlich bloß noch, so geht's mir, dass es der Fanny halt richtig gut geht. Haben die Ärzte dir das so konkret gesagt mit den 6 Monaten? Ja. Also mein Onkologe jetzt auch und Heidelberg auch nochmal. Und man kann nichts machen, keine Strahlen, keine Chemo, gar nichts. Durch das, dass ein durch Hormonen bedingter Tumor ist, wird es ganz, ganz schlimm. Also so ist es schwerwiegend, weil der Tumor hundertprozentig wiederkommt. Hast du Schmerzen im Moment auch? Es geht. Also ich bin am Tag um 16 Tabletten essen, habe Spritzen hier, muss mich auch mit Morphium beim Arzt spritzen lassen. Teilweise. Muss dazu sagen, den umsprechend geht es soweit. Also die Fanny hat mich auch in ihrer ganz, ganz schwierigen Phase, wo sie ein sehr, sehr depressives Down hatte, auch schon mit dem Rollstuhl draußen rumgefahren. Und die das, Kraft, die sie mir dort gegeben hat, möchte ich einfach bloß an sie jetzt weitergeben. Das heißt, Fanny weiß Bescheid um den Ernst der Lage? Ja. Sie weiß auch von den 6 Monaten? Sie weiß auch von den 6 Monaten. Und ihr hattet geplant, jetzt zu heiraten? Ja. Und du sagst, ihr hattet geplant, warum werdet ihr nicht heiraten? Durch die Therapie, durch das alles wieder hochgeholt worden ist, die alten seelischen Wunden aufgerissen, ist sie sich nicht sicher, ob sie da noch fähig ist für eine Beziehung. Und das muss ich ihr hoch anrechnen, dass sie das so weit vorausdenkend halt ist. Sie hat sich vor einer Woche von mir getrennt, aber unser Verhältnis in der Beziehung ist halt immer noch das Gleiche. Also es ist so eine Pause, sagen wir mal, eingetreten. Das ist keine wirkliche Trennung. Es ist wirklich keine richtige Trennung, sondern für sie vielleicht eine Art Selbstfindung bloß. Mein Gott, David, ich muss mich immer noch gerade ein bisschen fangen, um das alles zu verarbeiten, was du mir erzählt hast. Weil dein Schicksal mich auch sehr, sehr berührt, muss ich sagen. Muss ich sagen, mich eher weniger, ganz ehrlich, durch die 2 Jahre jetzt Berufsfeuerwehr in Rostock. Das ehrt dich, dass du so sagst, aber trotzdem ist es sehr, sehr erschütternd. Es ehrt dich wirklich sehr, dass du das so siehst. Und ich finde auch, du bist ein ganz toller Kerl, dass du jetzt so deine Freundin in erster Linie im Auge hast. Finde ich ganz toll. Hut ab. Tät ich nicht sagen, Hut ab. Ich sage einfach, gegen die Liebe kann man halt einfach irgendwo nicht tun. Ja, natürlich. So, jetzt ist dein erstes und großes Anliegen, wie kannst du irgendwie deiner Freundin helfen, damit da nichts Schlimmes passiert? Das ist richtig. Mhm. Da werden wir dich auch gleich zurückrufen. Ich finde, da muss ein solcher Fachmann, meine Fachfrau ran, die dir da ein bisschen helfen kann. Das ist ganz toll lieb von euch. Ja. Wie geht denn deine Freundin damit um? Das ist doch wahrscheinlich für sie auch eine enorme Belastung neben der Traumatherapie, dass sie weiß, dass ihr Freund sterben wird in einem halben Jahr. Sie hat von Anfang an gesagt, dass sie die Therapie absagen möchte, die 6 Monate, die gegeben sind. Also ich muss sagen, ich war immer schon ein lebensfroher Mensch, ich werde mir die 6 Monate nie aneignen und jetzt die Tage zählen. Sie wollte halt ihre Traumatherapie abbrechen. Wir haben ja lange, lange auch Zeit Streit deswegen gehabt, wo ich halt immer gesagt habe, sie soll dorthin gehen, weil sie das nämlich nicht für mich tut, sondern sie für sich. Die Therapie geht 3 Monate. Und oder ihre Therapie da. Und ich will einfach die 3 Monate, dass sie sich erholt. Und ich möchte die anderen 3 Monate in diesem Zeitraum halt einfach sehen, dass sie ein glücklicher Mensch dann ist und ohne Probleme leben kann. Dennoch, nochmal meine Frage. Wie geht sie damit um, dass du so schwer krank bist? Sie versucht zu unterdrücken, damit umzugehen. Ist es möglich, dass das vielleicht auch ein Grund ist, dass sie es abbrechen möchte, dass sie das alles nicht aushält im Moment, die Vergangenheit und die Gegenwart? Das vermute ich mal ganz stark. Denn das ist für sie ja nun auch eine nicht auszudenkende, für uns nicht betroffene, nicht auszumalende Belastung. Das muss ich dir recht geben. Ihr habt jetzt wie lange nicht miteinander telefoniert oder euch getroffen? Also ich war heute das letzte Mal bei ihr in der Klinik. Es gibt es, also sie, wie ich sage ja auch, dass sie mich einfach bloß anrufen braucht, wenn sie Sie ist in einer Klinik? Sie ist zurzeit in einer Klinik, ja. Sie macht zurzeit Therapie. Achso, ich dachte, es wäre eine ambulante Therapie. Nee, sie ist in einer stationären Therapie. Achso, hat sie dieses Abbrechen denn mit ihrem Therapeuten auch schon besprochen und hat sie dir davon erzählt? Ob sie damit gesprochen hat, kann ich dir nicht sagen. Mit dem Therapeuten, aber mir hat es halt klipp und klar geäußert. Vielleicht könntest du zumindest dahin wirken, dass sie das mit ihrem Therapeuten bespricht. Denn wenn, dann hat der die Kompetenz und die Autorität für sie sicherlich auch da was zu sagen. Ja. Aber wie du im Detail mit ihr umgehen solltest, vor allen Dingen auch jetzt in Anbetracht der ganzen anderen Umstände, da rufen wir dich jetzt gleich nochmal an, David. Das ist ganz so lieb von euch. Mein Lieber, ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Gutes und ganz viel Kraft und nochmal, ich finde, dass du ein sehr netter Kerl bist. Ich bedanke mich für deine Ratschläge. Wir melden uns gleich, David. Leg bitte auf. Okay, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Tobias Fritz und Henrik Hage. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht.